Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Ja, herzlich willkommen. Heute der Schwerpunkt, wie schon vor zwei Wochen angekündigt, die Fortsetzung der Diskussionsrunde aus dem Mehringhof, organisiert von Teilhabe e.V. über Klima, Krieg und Krise. Und heute geht es mehr so um die praktischen organisatorischen Dinge. Und wer den ersten Teil verpasst hat und vielleicht auch noch hören will, ihr findet den Mitschnitt auf radioaktivberlin.nostate.net. Also ihr könnt den auch ganz entspannt nach der Sendung noch nachhören im Internet. Genauso wie diese Sendung natürlich später auch im Internet zur Verfügung stehen wird. Ansonsten habe ich nur ein paar kleine Meldungen. Wenn wir eine Einstiegsmusik gleich gehört haben, dann steigen wir auch schon ein in den Veranstaltungsmitschnitt. Ich will zu den Meldungen nur sagen Folgendes. Wir wurden jetzt gefragt, warum wir länger nichts über Mumia Abu-Jamal gebracht haben, nachdem der Anfang des Jahres so oft hier in der Sendung war. Ich möchte darauf hinweisen, dass in der nächsten Woche, und zwar am 7. August, in Neukölln in der B-Lage eine Veranstaltung über Mumia Abu-Jamal ist, unter der Fragestellung, was hat die Free Mumia-Kampagne oder der Kampf um die Befreiung von Mumia und anderen Langzeitgefangenen denn mit unserer Realität zu tun? Das Ganze wird organisiert von der B-Lage und dem Free Mumia-Gruppe hier in Berlin. Die B-Lage ist in der Marischstraße und das ist Nähe des S-Bahnhofs Sonnenallee. Ich glaube, das ist die nahegelegenste Verbindung. Da könnt ihr gerne hingehen. 19.30 Uhr geht das los. Marischstraße, B-Lage, Nähe vom S-Bahnhof Sonnenallee. Das ist kommende Woche Montag, der 7. August. Und dann gibt es auch noch ein paar erfreulichere Meldungen. Und zwar, es gab ja vor Jahren den Hungerstreik des griechischen politischen Gefangenen Dimitris Koufountinas. Wir haben das ja hier ausführlich damals in der Sendung auch behandelt. Infolge der Solidaritätsaktivitäten gab es einen Prozess in der vergangenen Woche, wo jemand einen Strafbefehl bekommen hatte, weil sie sich beteiligt hatte an einer Besetzung oder Blockade eines Konsulatsgebäudes, eines griechischen, und sich geweigert hat, den Strafbefehl zu bezahlen. Das Ganze ging dann so aus, dass sie 300 Euro an Sea-Watch zahlen muss und das Verfahren eingestellt wird. Draußen vor der Tür waren ungefähr 30 bis 40 UnterstützerInnen, hatten morgens vor dem Gerichtsgebäude schon eine Kundgebung organisiert. Und es hat sich gezeigt, Solidarität und Hartnäckigkeit und auch Widerstand gegen behördliche Willkür kann durchaus auch erfolgreich sein. Das sind Meldungen, die wir sonst in den anderen Nachrichten eher selten hören, aber so ist es. Okay. Jetzt genug der einführenden Worte, wir machen ein wenig Musik und dann kommt der zweite Teil des Mitschnitts Klima, Krieg und Krise aus dem Mehringhof vom Teilhabe e.V. Bye. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh, oh. Ja, ich wollte noch mal daran erinnern, wir sind jetzt im zweiten Block. Wie soll ich das bezahlen? Und ich wollte die Klimaaktivisten noch mal fragen. Also es gab ja auch die Herbstproteste gegen Preissteigerungen und so weiter. Wir haben in Neukölln zum Beispiel mit Leuten geredet und Infostände gemacht und so weiter. Viele Menschen haben Angst vor Preissteigerungen, also die sowieso schon da sind und jetzt mit dem ökologischen Umbau oder dass sie die Kosten tragen müssen. Wie kann dieser Umbau sozial abgefedert werden und was zeichnet eine notwendige sozial-ökologische Transformation aus? Was würde sie unterscheiden von einem sogenannten grünen Kapitalismus? Ja, grüner Kapitalismus. Green New Deal wird ja auch verhandelt im einschlägigen wissenschaftlichen Sektor. Besonders gut gefallen mir die Grünen, die in ihrem Parteiprogramm vom sozial-ökologischen Kapitalismus sprechen. Ich bin diametral entgegengesetzter Auffassung. Ich glaube, das ist jetzt auch hier im Podium hinreichend deutlich geworden, dass der Kapitalismus eben seiner Natur nach und systemisch nicht grün und nachhaltig sein kann, weil er auf eine Steigerungslogik angewiesen ist, immanent. Wir haben jetzt eben mal die Gegenwart gestreift und die Gewinner dieses kapitalistischen Systems, also den Ölkonzernen, den Lebensmittelkonzernen geht es blendend. Es gab, ich glaube, British Petroleum hat den größten Gewinn seiner Geschichte im letzten Geschäftsjahr eingefahren. Also an der Stelle darf es, denke ich, auch mal in diesem Land eine Möglichkeit sein, über eine Vermögensteuer zu reden, über eine Übergewinnsteuer, über eine Erbschaftssteuer, um eben diesen inhärenten, dieses inhärente Ungleichgewicht wieder zu irgendeinem Ausgleich zu bringen. Wie das den Einzelnen betrifft, ist denke ich, auch auf so einer alltäglichen und innerlich-psychischen Ebene gravierend. Ich bin in letzter Zeit mal wieder über den Text von Keynes aus dem Jahr 1930, Economic Possibilities for Our Grandchildren, gestolpert, der so in Redeform einfach mal kurz vor fast 100 Jahren aufzeigt, was der Kapitalismus eigentlich versprochen hat. Er wird immer wieder gerne zitiert, weil da die 15-Stunden-Woche angeboten und diskutiert wird. Aber er macht, denke ich, im Kern auch deutlich, dass dieses ganze ökonomische Problem aus Sicht von 1930 bald in Kürze gelöst sein wird und mit einem Zahnarztbesuch zu vergleichen. Das heißt, zur Spezialistensache. Und im selben Zug müssten wir auch dem Einzelnen die Disziplin abtrainieren, heißt es, glaube ich. Also wenn man diesen inneren Komplex auch adressiert. Und ich finde, der Film Lauter Frühling tut das sehr gut. Der baut nicht nur die Blaupause für eine Revolution, sondern zeigt eben auch, Moment, der durchschnittliche Mensch hat irgendwie in Richtung 40 Stunden zu arbeiten in der Woche und danach Reproduktionsarbeiten zu leisten und hat vielleicht Samstag und oder Sonntag frei und dementsprechend wenig Zeit für gesellschaftlichen Umbau und die Klimakrise nachzudenken. Ich denke, das ist eine Realität, die man auch an erster Stelle sehen muss. Ob dann das von uns angebotene 9-Euro-Ticket oder hier nebenan kriegt man es, glaube ich, für 0 als Angebot in den Raum geworfen werden, ist ein sekundärer Diskussionskomplex. Die Forderungen sind ernst zu nehmen, aber halt auch wandelbar und verändern sich. Genau, ich glaube, wenn wir den Anspruch haben, eine ernsthafte soziale und ökologische Transformation zu schaffen, dann müssen wir uns vor allem die Frage stellen, wohin unsere Gesellschaft zusteuert. Und ich glaube, da ist die Antwort völlig klar. Das dürfen wir eben nicht danach ausrichten, wo die meisten Profite gewonnen werden, wo die meisten Dividenden ausgeschüttet werden, sondern das muss konkret nach unseren Bedürfnissen organisiert werden. Und in der Verkehrswende, im Verkehrssektor bedeutet das natürlich ganz konkret die Frage, wie wir die Verkehrswende oder wie wir das Verkehrssystem grundsätzlich gestalten, darf eben nicht ausgerichtet sein an den Profiten der Autoindustrie, sondern eben konkret nach unseren Bedürfnissen, nach einer Mobilität. Und konkret heißt es natürlich, es braucht einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, der gut ist fürs Klima, der gut ist für die Menschen, der natürlich bezahlbar sein muss, sonst ist er nicht sozial. Und es braucht eben gute Arbeitsbedingungen, weil ansonsten kann die Verkehrswende nicht funktionieren, wenn es keine Leute gibt, die die Busse und Bahnen fahren. Ja, wer soll das bezahlen? Ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen bei der Frage, weil dafür braucht es natürlich massive Investitionen in die öffentlichen Güter. Und im Grunde ist die Antwort darauf recht einfach und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, sind diejenigen, die diese Krise verursachen. Weil es sind eben immer die gleichen Leute, die unter den Krisen leiden und die Antworten sind auch immer gleich. Auf welchem Rücken wird die Krise ausgetragen? Auf dem Rücken von den vielen. Wir wissen aber auch, das Geld ist da. Also es liegt nicht daran, dass das Geld nicht da ist, dass die Verkehrswende beispielsweise nicht funktioniert, sondern es ist eine Frage der politischen Priorität und vor allem der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Und der Ist-Zustand, meine ich gerade schon, ist eben so, dass er gerade auf den Rücken von der Mehrheit ausgetragen wird. Und das müssen wir umdrehen. Und ich glaube, das können wir umdrehen. Und dafür brauchen wir aber vor allem eine Klimabewegung, die die Verteilungsfrage stellt. Aber wir brauchen auch eine Klimabewegung, die diese Verteilungsfrage beantworten kann, nämlich mit einer ernsthaften Kräfteverschiebung. Und ich glaube, dass wir diese Kräfteverschiebung nur schaffen können, wenn wir mehr werden und wenn wir Druck aufbauen. Ich bin der festen Überzeugung, dass eben die Beschäftigten dafür der wesentliche Hebel sind, weil sie eben die Produktionsmittel in diesem Land herstellen, weil sie eben eine ernsthafte Streikmacht haben. Und genau, du bist ja gerade schon auf die Krankenhausbewegung eingegangen. Ich glaube, an der Krankenhausbewegung sieht man sehr wohl, dass eben die Beschäftigten im Gesundheitssystem innerhalb von kürzester Zeit der wirksamste Hebel geworden sind, um das Gesundheitssystem zu verändern. Und ich glaube, sowas müssen wir auch für die Klimabewegung aufbauen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir sowas auch für die Klimabewegung aufbauen können. Es ist eine Herausforderung, aber es ist eben der Hebel, den wir haben. Und strategisch bedeutet das natürlich, dass die Gewerkschaften einen Climate Turn machen müssen. Und es bedeutet aber auch, dass die Klimabewegung einen Labor Turn machen muss. Und es darf nicht bei dieser grundlegenden Einigkeit bleiben, dass wir abstrakt sagen, ja, okay, wir wollen irgendwie in eine gemeinsame Richtung gehen, sondern wir müssen das konkretisieren. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir diese verschiedenen Gruppen oder diese Gruppen, die wir als verschiedene definieren, Beschäftigte und Klimaaktivistinnen, in einer konkreten Auseinandersetzung zusammenführen, da Bündnisse aufbauen und ernsthaft Perspektiven entwickeln, wie das funktionieren kann. Und ich würde sagen, die Allianz zwischen Klimaaktivistinnen und Beschäftigten im Nahverkehr ist ein ernsthaft Versuch, da ein Beispiel zu machen und die Kräfteverhältnisse ernsthaft zu verschieben und da Perspektiven aufzubauen, die sich dann natürlich auch in andere Industrien übertragen lassen. Ja, genau. Möchtest du noch was sagen? Genau, okay. Okay, das Verschieben der Kräfteverhältnisse. Ich würde mal den Bogen schlagen zu der Dreifachkrise, die der Genosse von Krisis am Anfang erwähnt hat. Also wir haben die übliche kapitalistische Krise, die zyklisch ist, immer wieder kommt. Dann haben wir eine Endkrise des Kapitals als weltweites System und dann haben wir verschiedene ökologische Krisen, die mehr oder weniger in einem schlimmen Zustand sind. Wir haben diese drei. Es gibt die reformistischen Strategien und die revolutionären Strategien, muss man ganz altmodisch zu sagen. Rosa Luxemburg hat das so schön auf den Punkt gebracht, man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Wir brauchen revolutionären Reformismus. Die übliche zyklische Krise, die wir jetzt gerade haben, so im Zeitraum der letzten 20, 30 Jahre, jetzt gerade läuft es halt nicht so gut, vor 10 Jahren ging es der BRD eigentlich ziemlich gut, die können wir reformistisch in Teilen reparieren und da wäre ich auch der Position zu sagen, okay, da machen wir halt ein konstruktives Angebot. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr durchgerechnet, wenn man den Autobahnbau komplett streicht, wenn man diese Autobahn GmbH zumacht und ja, die Leute würde ich gerne rausschmeißen, ich finde sie auch nicht sympathisch, zumindest nicht das, was sie tun, da hat man sofort das Geld fürs 0-Euro-Ticket. Also das wäre sogar im aktuellen Staatshaushalt plus minus null möglich. Wir können auch die 100 Milliarden nehmen, da kann man auch ganz viel Rechenspiele machen, da wäre auch ganz, ganz viel möglich. Mit 100 Milliarden kann man richtig viel Zeug finanzieren. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, wenn man 100 Milliarden ausgibt und 1000 junge Männer da in so einer Kaserne rumhocken und Benzin in die Luft blasen und Fahrzeuge rumfahren, ja, dann werden sie halt nicht in Krankenhäusern arbeiten, dann werden sie halt ganz real woanders fehlen. So, also diese Rechnung, die bezahlen wir jetzt schon. Also wir brauchen diese konkreten reformistischen Vorschläge und mein zweites Plädoyer ist hier, auf die Gefahren, pathetisch zu klingen, also man klingt dann oft pathetisch. Aber natürlich brauchen wir zumindest eine Perspektive, die, ich glaube, wir sind ja heute sowieso ein Heimspiel, nicht? Ich muss jetzt niemanden überzeugen. Aber selbst in der Klimabewegung gibt es relativ viele Leute, die sich das nicht mehr vorstellen können, ein Ende des Kapitalismus. Also obwohl Ende Gelände sagte immer System Change, not Climate Change. Aber wenn es dann konkreter wird, dann ist es vielen dann schon zu radikal. Da ist es wichtig, einfach regelmäßig zu sagen, ja, wir wollen diesen Kapitalismus kaputt machen. Wir wollen nicht besser machen, wir wollen ihn kaputt machen. Wir wollen ein besseres System bauen. Und wir können ein besseres System nur bauen, wenn wir dieses System kaputt machen. So. Und das ist die gute alte revolutionäre Perspektive. Die klingt ein bisschen pathetisch, aber wenn man die in anderen Ländern sagt, wie in Chile oder in Pakistan oder an anderen Orten der Welt, klingt das gar nicht pathetisch. Und da steht auch ein großer Teil der Bevölkerung dahinter. Und das ist im Moment nicht so, weil es den Deutschen noch nicht so schlimm geht, möglicherweise. Kann man sich das auch nicht wünschen, dass es so wird, dass es möglich werden würde. Aber wenn wir angucken, was in diesem Weltsystem passiert, was ökologisch passiert, dann deutet alles darauf hin, dass es schlimm werden wird. Das ist einfach Stand der Wissenschaft, das ist einfach so. Okay, deswegen, wer soll das bezahlen? Also ich würde sagen, erstens Die Autobahn GmbH soll es bezahlen, die Bundeswehr soll es bezahlen, alle möglichen schwachsinnigen Ausgaben, die es gibt, sollen es bezahlen. Da ist erheblich was möglich. Eine Erbschaftssteuer könnte sofort fast alles finanzieren in Deutschland. Und gleichzeitig brauchen wir auch eine Perspektive, die sagt, das sind Zahlen in einem Computer, es sind noch nicht mal mehr Geldscheine, die irgendwo rumliegen. Dieses Geldsystem ist natürlich ein Kommunikationssystem, das wir mit einem Schnipp aufheben könnten. Also zumindest diesen geistigen Horizont müssen wir uns auch mal eröffnen. Noch ein letzter Gedanke, dann höre ich auf. Man kann bis zu einem gewissen Punkt in diesem System gehen, siehe Graz, wir haben eine KPÖ-Regierung. Als Land kann man ein bisschen in die Richtung gehen, siehe Portugal. Aber über Portugal hat das international organisierte Kapital in Form der Ratingagenturen fast den Daumen gesenkt damals. Sie haben es dann nicht ganz gemacht. Man kann damit furchtbar auf die Nase fliegen, siehe Griechenland. Das heißt, wenn man zu viele Schritte geht, dann sagt das Kapital Tschüss. Und dann wirst du als Stadt wirst du zur Schnecke gemacht, dir wird das Geld abgedreht und auch als Land wirst du zur Schnecke gemacht. Allerdings ist Deutschland zu groß. Deutschland ist nicht Griechenland. Ich glaube, sie können nicht Deutschland so zur Schnecke machen wie Griechenland, ohne dass es erhebliche Verwerfungen im weltweiten System hat. Aber der Punkt wird dann von ganz alleine kommen, dass man sagen wird, wir streichen einfach sämtliche Schulden. Also wir streichen die Schulden der dritten Welt sowieso. Und wir können auch hier alle Schulden streichen. Also was sind diese Schulden anders als ein digitaler Datensatz, der bei der Bank liegt? Natürlich wird das so einen Schuldenschnitt brauchen. Der kommt übrigens auch, historisch kommt er bei jeder Revolution. Und ich glaube, diese Frage, wer bezahlt das alles? Niemand. Niemand wird diese Schulden niemals bezahlen, die es heute gibt, diese Staatsschulden. Das wissen alle. Man darf es noch nicht sagen, weil dann kriegt man nicht mehr so gut Kredite. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, gerade bei Griechenland, es ist ja jetzt so die Trennung zwischen Wirtschaft, das war ja gerade die deutsche Politik, die da die Troika-Politik gemacht hat. Also es ist ja jetzt nicht so, dass so das Kapital so jenseits von Raum und Nation war, sondern da merkte man ja, dass das also durchaus auch national passiert noch ist. Aber jetzt wollte auch noch mal an Lothar gehen, weil das hört es ja bei manchen Beiträgen jetzt so an, es wäre vor allen Dingen ein Verteilungsproblem, wir könnten hier 100 Milliarden da oder da, wenn ich das richtig verstanden habe, würdest du dem ja widersprechen, dass du sagst, es ist eben kein einfaches Verteilungsproblem, sondern es ist ein grundsätzliches kapitalistisches Problem. Das könntest du da ja nochmal, um auch ein bisschen eine theoretische Differenz da nicht zu verwischen. Das ist ja auch gut in so Diskussionen, dass da auch Differenzen deutlich werden, auch auf einer theoretischen Ebene. Das könntest du das ja da nochmal erläutern. Also, dass es, also, ob ich es da richtig verstanden habe, nicht einfach eine Frage ist, dass man das nur umverteilen kann. Zunächst mal zur Klarstellung. Ja, wir haben Macht. Wir haben sogar sehr viel Macht. Wir erkennen nur zu wenig, worin unsere Macht liegt. Nämlich die liegt in der stofflichen Seite, die wir haben. Wir sind Expertinnen für stofflichen Reichtum. Aber in dem Maße, wie wir versuchen, unsere Macht nur auf den unendlich weiter anhaltenden Verkauf unserer wahren Arbeitskraft begründen zu können. Das ist das Problem. In dem Maße schwindet unterm Strich insgesamt weltweit unsere Macht. Damit sage ich nicht, wir haben keine Macht, wir haben riesengroße Macht, aber in diesem System funktioniert es nicht mehr. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass soziale, selbst in den reichen Ländern, selbst bei uns, soziale Bedingungen, man weiß es als Gewerkschafter, vieles hat sich verschlechtert. Da kann man sagen, entweder sind wir alle blöd und die Arbeiter lassen sich betrügen, oder man kann sagen, da ist vielleicht ein objektiver Prozess dahinter, der die Verkaufsbedingungen für die wahre Arbeitskraft verschlechtert. Das heißt überhaupt nicht, dass wir kapitulieren müssen, sondern das heißt, dass wir erkennen müssen, warum es so ist und dass wir andere Wege gehen müssen. Natürlich sind erstmal Verteilungsforderungen zu stellen, das ist doch vollkommen klar. Und das fängt bei der einfachen Lohnrunde an und das fängt eben beim bedingungslosen Grundeinkommen, geht es weiter und so weiter. Und natürlich kann ich jemand, der seine Miete nicht mehr zahlen kann und ich will eine konkrete Bewegung machen, dem kann ich keine Vorlesung über Theorie halten, sondern der braucht erstmal, muss seine Miete zahlen können. Das ist alles klar. Ich glaube aber, bilde mir ein, dass unter den Aktivistinnen dieser sozialen Bewegungen, Klimabewegung rechne ich auch dazu, ein Bedarf besteht, sozusagen über den Tellerrand der Verhältnisse hinaus zu gucken und sich darüber im Klaren werden, was können wir mit unserem heutigen Instrumentarium erreichen und was können wir nicht mehr erreichen? Wo müssen wir hin, wo müssen wir darüber hinausgehen? Verteilungskämpfe sind notwendig, aber der ganze Kuchen muss zur Disposition stehen, weil der Kuchen stinkt. Ja? Das ist keine Antwort mehr. Wir produzieren so viel, wir produzieren die Klimakatastrophe mit unserer Arbeit. Und da kann man auch nicht einfach sagen, ja, das sind nur die dran schuld, die ihre Profite machen. Das ist zu kurz. Natürlich machen die Profite. Aber an der Megamaschine aus ewigem Wachstum und Maximalprofit, die ewig wachsen muss, hängen eben nicht nur die Profite, da hängen auch die Arbeitsplätze dran. Beispiel BMW-Arbeiterin, die alles kapiert haben kann und trotzdem interessiert sein muss, dass möglichst viele BMW verkauft werden. Das ist die systemische Falle, in der wir sitzen. Deswegen müssen wir erstmal natürlich Verteilungskämpfe führen und zweitens uns überlegen, wie kommen wir aus dieser Reichtumsform, die im Grunde nicht den stofflichen Reichtum, den wir zum Leben brauchen, sondern die den abstrakten Reichtum der Kapitalvermehrung zum Inhalt hat. Wie kommen wir da raus? Unsere ganze Arbeit wird nur honoriert, wenn wir zur Kapitalverwertung beitragen. Und deswegen müssen wir aufhören zu arbeiten, anfangen vernünftig was zu tun. Natürlich gibt es Interessendifferenzen zwischen Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr, sind näher dran an Klimaschutzbewegung, aber Beschäftigte in der Automobilindustrie sind eben weit weg von den Klimainteressen. Wir sind ein bisschen im Zeitvollzug und wir wollten noch mit dem Arbeitsplatz, und da wollte ich gern an Lothar noch die Frage auch stellen, aber auch an die anderen sozusagen, ist der sogenannte Fachkräftemangel und die größere Verhandlungsmacht der Beschäftigten nicht eine Chance, um die Arbeitswelt umzubauen? Wie kann die Arbeit anders organisiert werden? Hat das System Lohnarbeit überhaupt noch eine Zukunft? Müssen wir nicht den Arbeitsfetischismus, den Stress in der Arbeitswelt und das Funktionieren müssen hinterfragen? Also wenn ihr noch ein bisschen Geduld aufbringen könnt, dann würde ich jetzt Lothar noch und den anderen in der letzten Runde noch das Wort geben. Mit dem Fachkräftemangel, ja, das spielt im Moment eine Rolle. Da kann man an bestimmten Punkten auch ein bisschen was rausholen, muss man auch machen. Aber erstens, der Fachkräftemangel ist in einem sehr kleinen Teil der Welt eine sehr vorübergehende Erscheinung. Zweitens, was ist überhaupt Fachkräftemangel? Wenn es zu wenig Fachkräfte für Bullshit-Arbeiten geben sollte, dann wäre dieser Mangel nur zu begrüßen. Wenn es zu wenig Fachkräfte gibt, zum Beispiel in der Pflege, und das wissen wir, dass es gibt, dann ist dieser Mangel natürlich zu bekämpfen. Und da sind wir beim stofflichen Reichtum, den wir brauchen. Mehrere hunderttausend Krankenschwestern sind ausgebildete Krankenschwestern, und viele von ihnen würden auch wieder zurückgehen und als Krankenschwestern tätig sein, wenn die Bedingungen stimmen würden. Das ist der stoffliche Reichtum, den wir einfordern. Das ist der Fachkräftemangel, den wir sozusagen von der stofflichen Seite her einfordern müssen und sagen, da muss sich was ändern. Aber das ist genau, wir müssen weg von der abstrakten Reichtumsform immer mehr Kapital, sondern wir müssen hin zu der stofflichen Reichtumsform. Und das ist genau das. Und darin liegt auch unsere Macht. Darin liegt auch unsere Macht. Ich sag mal, die Gewerkschaften sind zwar aufgrund der Verschlechterungen der Verkaufsbedingungen der wahren Arbeitskraft erstmal tendenziell über die Jahrzehnte betrachtet in eine schlechtere Lage hineingerutscht, aber die Gewerkschaften haben ein unheimlich großes Potenzial, das müssen Sie erkennen. Die Gewerkschaften sind nämlich die größten Massenorganisationen der Fachleute für den sozialökologischen Umbau. Millionen Mitglieder wissen ganz genau, wie man gut pflegt, wie man gut verwaltet, wie man ökologisch produziert. Das ist ein unheimlicher stofflicher Reichtum in den Köpfen. Also zum Beispiel ein Gewerkschaftstag-Motto, wir sind die Fachleute für den Umbau, das ginge genau in die richtige Richtung. Das muss aber dann zusammengehen natürlich mit Vergesellschaftungen, mit Selbstorganisation, und man muss sich der Tatsache stellen, dass wir mit vielem von unserer Arbeit die Megamaschine, die die Erde zerstört, mitbedient. Und eine Willenserklärung, wir wollen aber auch alle Klimaschutz, die wird es nicht ändern. Wir müssen unser Eingebundensein in die Falle ändern, dass wir von dieser Megamaschine, die die Erde zerstört, leben im gegenwärtigen System. Das ist die Falle, und die müssen wir sprengen, und das müssen wir auch thematisieren. Und solange wir das nicht thematisieren und nur glauben, haben ein paar Arbeiterkämpfe und die Milliardäre sollen zahlen und im Übrigen bleibt und dann noch ein paar E-Autos und ein paar Straßenbahnen und im Übrigen bleibt aber der ganze Laden so, wie er ist. Nee, mit dieser Wachstums- und abstrakten Reichtumslogik fährt der Laden an die Wand. Wir müssen das mit bedenken. Das gehört dazu. Ich wollte dann, Johanna, jetzt nochmal das Wort. Du hattest ja aber auch an einem deiner Videos, es gibt ja konkrete Beispiele im Grunde, jetzt nicht gerade in Deutschland, also aber vielleicht in Italien, wo auch Automobilarbeiterinnen, also genau das eigentlich gemacht haben, das in Frage gestellt. Vielleicht kannst du da ja auch mal was noch was zu sagen. Ja, ich glaube, ich wollte erstmal nochmal dafür plädieren, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, die Leute, die von der Automobilindustrie leben, die wollen, dass es so weitergeht. Es ist nicht so, dass diese Leute gegen den sozial-ökologischen Umbau sind, sondern die möchten einfach gerne weiter existieren können. Und das sind zwei verschiedene Sachen, die wir fein säuberlich auseinanderhalten sollten, wenn wir über sowas reden. Also es geht eher um den Verlust der materiellen Existenz und nicht daran, dass die Autos oder sowas toll finden. Ich glaube nicht, dass die größere Verhandlungsmacht durch Fachkräftemangel groß was ändern wird. Da würde ich Lothar zustimmen, weil es ja sozusagen an den systemischen Zwängen, in denen jedes Unternehmen steckt, nichts ändert. Und weil es auch an den systemischen Zwängen, in denen die Regierungen und die Staaten stecken, nichts ändert. Und wir können auch nicht einfach Sachen wie Stress und Arbeitsfetischismus hinterfragen, sondern wir müssen uns ganz konkret überlegen, wie wir eine revolutionäre Bewegung aufbauen, mit deren Hilfe wir diese Produktionsweise loswerden. Das ist der springende Punkt. Und ich glaube, wir sollten solche Räume und solche Begegnungen nutzen, um uns zu überlegen, wie wir uns konkret dafür organisieren können. Und deswegen nochmal finde ich das, was Wir fahren zusammen macht, so wichtig, oder auch was die letzte Generation macht, wenn sie eben so auf diese Themen zugeht. Das finde ich total essentiell, dass wir versuchen, eben uns klarzumachen, wo haben wir politische Macht, wo haben wir keine politische Macht und wie können wir diese politische Macht im richtigen Moment nutzen. Wie können wir eine Situation herstellen, in der wir tatsächlich die Produktionsmittel übernehmen können und wo wir dann selber bestimmen, was und wie produziert wird, wo wir dann endlich die Gelegenheit haben, nicht mehr irgendeinen Quatsch zu produzieren, sondern nur noch das zu produzieren, was wir tatsächlich brauchen als Gesellschaft. Und ich glaube, in so einer Perspektive müssen wir versuchen, zusammenzuarbeiten als Sozialbewegungen und Klimabewegungen. Das ist total essentiell, meiner Meinung nach. Und was Peter angedeutet hat, das ist einfach eine Belegschaft in Italien, in der Nähe von Florenz. Da gab es ein Autoteilewerk, das Achswellen produziert hat für Luxusautos. Das Werk sollte geschlossen werden. Die Belegschaft hat das Unternehmen, also die Fabrik, ist da reingegangen und hat die Fabrik besetzt und hält sie jetzt seit fast 2 Jahren besetzt, seit dem 9. Juli 2021. Und sie haben sich mit der örtlichen Klimabewegung zusammengetan und Konversionsprojekte entwickelt. Im Moment ist es so, dass sie gerade ein Crowdfunding gemacht haben, weil sie seit Dezember keine Löhne mehr gezahlt kriegen. Und sie möchten gerne, ich glaube, Solarzellen sind das im Moment, und Lastenräder produzieren. Und sie möchten es eben zusammen mit der Zivilgesellschaft machen und zusammen mit der Klimabewegung. Und sie möchten so ein Leuchtturmprojekt entwickeln, um zu zeigen, dass Arbeiterinnen eben auch andere Sachen produzieren können und dass es eigentlich nur eine Frage des politischen Willens ist. Es sind Arbeiterinnen im Automobilsektor, die extrem politisch gebildet sind und total gut organisiert sind, schon seit Jahren. Und ich glaube, das zeigt auch, dass man nicht einfach sagen kann, ja, die Arbeiterinnen in dieser Branche sind doof und die in einer anderen Branche sind nicht so doof. Also das finde ich alles nicht so zielführend. Ja, ich wollte eigentlich vorweg nochmal dem Konrad zustimmen, dass wir uns ja alle viel zu einig sind. Bei einer ähnlich gelagerten Veranstaltung sollte in jedem Fall jemand von der FDP auch hinzugezogen werden, einfach um die Gegenposition ein bisschen zu stärken. Zu der Frage, wie es eigentlich mit der Transformation des Arbeitsbereichs aussieht. Ich finde, es ist erstmal eine begrüßenswerte Entwicklung, dass sich viel tut in dem Gebiet. Dass über Alternativen zu diesem lebenslänglich in einem Sektor in Lohnarbeit überhaupt gedacht und durchgegangen wird, wie die politisch dann auch durchzusetzen wären. Und wenn dabei die 4-Tage-Woche auch vielleicht mit hinkender Argumentation rauskommt, ist es meines Erachtens besser als die 5-Tage-Woche und so weiter und so fort. Um vielleicht nochmal den Klaus Dörre, der ja auch eigentlich grundsätzlich ursprünglich mal dabei sein wollte, kurz mit einzubeziehen, hat er sein letztes Buch Die Utopie des Sozialismus betitelt. Ich finde überhaupt diesen Anklang des Utopischen im Titel erstmal sehr schön, weil eigentlich alles, was ich so in meinem Umfeld oder unmittelbar wahrnehme, ist eigentlich das radikale Gegenteil, Eskapismus. Ja. Es gibt einen Haufen Leute, die entweder, wenn sie mutig sind, hier das staatliche Produktionssystem verlassen oder zumindest sich so eine eigene Karotte vorhalten und sagen, ja, wenn ich in 10 Jahren genug zusammengespart habe, dann mache ich mich auch über alle Berge davon und will damit nichts mehr zu tun haben. Und das ist eine tragische Sache. Andererseits, wie gesagt, positiv, dass in breiten gesellschaftlichen Kreisen inzwischen auch umgedacht wird. Dörre schlägt beispielsweise eine bedingungslose Grundzeit vor, wo dann vielleicht ein Jurist wie ich auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr gucken könnte, wie ist es eigentlich als Pfleger in einem Krankenhaus zu arbeiten oder nichts tun könnte oder ein Bild malen könnte oder was auch immer. Ob man das jetzt als konkrete Idee vertreten muss, aber es zeigt, es ist ganz viel möglich, wenn man eben dieses lebenslänglich in einem Produktionssektor eben mal umdenkt und die Sache vielleicht auch ein bisschen rationaler angeht. Wir von der letzten Generation haben da konkret eben noch den Gesellschaftsrat vor Augen, um eben demokratische Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen und eben auch mal das Versprechen beim Wort zu nehmen, dass in wirklicher rotierender Demokratie verbindliche politische Entscheidungen gefällt werden können. Das dazu. Also du hast ja schon Sozialismus gesagt. Ich glaube, wir brauchen den Mut, uns auf so ein Konzept zu einigen. Weil wir haben Single-Issue-Movements. Also wir haben eine Bewegung gegen Autos, eine gegen Braunkohle, eine für den Sektor, eine für die Autoindustrie, eine fürs Krankenhaus und so weiter und so fort. Das geht seit 30 Jahren jetzt so und das hat viele Vorteile, weil man sich nicht mit der dunklen Geschichte des Staatssozialismus und so weiter beschäftigen muss, wenn man sagt, ich bin ja gar kein Sozialist. Aber der große Nachteil ist natürlich, man muss unendlich viel Zeug erklären und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich ja einig. Wir sind ein relativ intellektuelles Podium und ihr sicherlich auch. Wir müssen das alles viel, viel einfacher kommunizieren. Wir können Leuten nicht sagen, lies mal 3 Bücher, das machen die meisten Leute einfach nicht. Es hat schon mal historisch geklappt, Sachen einfach zu kommunizieren und sogar damit Erfolg zu haben. Das klappt heute gerade nicht. Und ich glaube, wir brauchen wieder so eine einigende Klammer. Ich weiß nicht, ob die heißen muss Ökosozialismus oder Ökokommunismus oder feministischer Sozialismus oder noch anders, aber wir brauchen so ein Schlagwort, so eine Klammer, auf die wir uns einigen können. Wir müssen aus diesen Single-Issue-Movements, die wir sind, müssen wir irgendwie rauskommen. Wir müssen das wieder zusammenbringen zu einem größeren Projekt. Ich halte die deutschen Gewerkschaften für gefährlich, weil sie haben historisch sehr oft gezeigt, dass sie bereit sind, progressive Bewegungen ans Messer zu liefern und auch ihre Arbeiterinnen ans Messer zu liefern. Das haben sie zumindest gemacht. Ich sage nicht, sie machen es jedes Mal, aber sie haben das gemacht. Deswegen darf man den deutschen Gewerkschaften nie wieder hundertprozentig vertrauen. Das wäre einfach dumm. Andererseits habe ich vorhin gesagt, sie sind nicht unsere Feinde, sie sind teilweise bei ökologischen Fragen, bei internationalistischen Fragen, wenn es um sowas wie imperialen Lebensstil geht, sind sie unsere Gegner, sind nicht unsere Feinde. Aber wir müssen sie schon als Gegner ernst nehmen. Und die IGBCE ist einfach ein Gegner. Und wenn, so wie du sagst, die Arbeiter, die meisten sind Männer bei der IGBCE, nicht alle, aber die meisten, auf unserer Seite stehen würden und auf gute Argumente hören würden, ja, dann hätten sie halt eine andere Gewerkschaftsführung gewählt und dann hätte die andere Sachen beschlossen. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, ich muss das schon ernst nehmen. Also IGBC sagt uns, leckt uns am Arsch mit eurem Klimaschutz. So, und dann muss ich nicht nett zu sehen sein, wenn die so zu uns reden. Also jetzt mal überspitzt gesagt, aber inhaltlich tun sie das. Und natürlich gibt es progressive Leute. Natürlich gibt es sie bei VW und bei BMW und überall. Aber ich muss das auch schon ernst nehmen, wen die wählen und was die sagen. Die reaktionärste Gewerkschaft ist gerade Zentrum Automobil. Das sind Faschisten, also viele von denen. Ja, es ist eine kleine Gruppe, okay. Es ist jetzt keine große Gewerkschaft. Es ist nicht die große, okay. Aber was ich sagen will, ist, ich habe Misstrauen gegenüber den deutschen Gewerkschaften. Ich würde trotzdem mit denen kooperieren. Ich bin auch Mitglied, weil ich es einfach auch machen muss. Und ich habe auch Misstrauen gegen die deutschen Arbeiter. Die sind nämlich das, was Lenin als Arbeiteraristokratie bezeichnet hat. Das sind sie einfach heute, faktisch. Du kannst zum Kick gehen und da kannst du dir das Zeug kaufen, das in Bangladesch zusammengenäht wird. Und jetzt geht ihr hin und erklärt den deutschen Arbeitern, sie mögen auf ihr Auto verzichten oder nur noch ganz wenig fahren, sie mögen auf ihren Flug verzichten oder alle 3 Jahre dürfen sie einmal fliegen, sie mögen auf ihr Schnitzel verzichten, höchstens einmal die Woche, sie mögen auf das und das und das und das verzichten. Macht das. Ehrlich gesagt, ich probiere es auch manchmal, also als kleine Realitätschecks, das ist auch manchmal ganz erfrischend. Und dann stellt er fest, nee, die sind nicht progressiv, ziemlich viele von denen. Die sind progressiv, wenn es um ihr Gehalt geht, um ihr Auto, um ihr Haus. Und das müssen wir einfach auch mal realistisch sehen. Ich bin ja für die Verbindung von sozialen und ökologischen Kämpfen, aber ich mache das jetzt nochmal stark, weil ich finde, Johanna ist da sehr idealistisch und ich fand auch deinen Film schön, aber auch übertrieben optimistisch. Wir müssen zumindest versuchen, die historischen Fehler, die es gab, zu wiederholen. Und wenn ihr es vergessen habt, guckt euch nochmal genau an, was im Herbst 89 passiert ist. Das Umkippen von einer sehr progressiven Bewegung von Leuten, die zum ersten Mal ihr deutsches Buckeln aufgegeben haben, die zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben keine Untertanen mehr gewesen sind, die gestreikt haben, die Räte gegründet haben, die das ganze Zeug gemacht haben, von dem hier gerade träumen. Die das alles gemacht haben, nicht so ein paar super intelligente Linke wie wir, sondern die Mehrheit der Bevölkerung, zusammen mit denen. So. Und dann plötzlich sind sie umgefallen und haben Helmut Kohl gewählt und haben die Allianz für Deutschland gewählt, 48%. So. Also ich will nur davor warnen, wieder in so ein sehr einfaches Denken von einem historischen Subjekt zurückzufallen, wo wir sagen, dieses historische Subjekt ist einfach gut, weil sie sind Arbeiter. Nein, sind sie nicht. Sie können es sein, aber sie können auch verdammt reaktionär sein. Und das ist einfach meine Warnung und das möchte ich auch vor allen Dingen den jungen Leuten, für die ich jeden Respekt habe, die sich festkleben, die sich anschreien lassen, verprügeln lassen, mitgeben. Ich bin total dafür zu kooperieren, aber man muss diese historische Erfahrung auch ernst nehmen. Und übrigens, wenn man das aushält, sich verprügeln zu lassen und einsperren zu lassen, dann hält man es wahrscheinlich auch aus, in der Sitzung von der Gewerkschaft zu sitzen und da irgendwelche Anträge durchzubringen. Man hält es vielleicht sogar aus, zu versuchen, die Linkspartei in eine gute Richtung zu bewegen. Also man kann auch ein bisschen Entrismus machen und diese Organisation selber als ein Kampffeld sehen, wo man darum kämpfen muss, dass sie gute Sachen machen, aber auf keinen Fall annehmen sollten, dass sie das automatisch machen. Mit den deutschen Arbeitern, aber es ist ja gerade auch in den Großbetrieben so, da sind ja viele, also zum Beispiel bei VW historisch schon seit den 60ern, viele italienische, schon meistens Männer, also in Wolfsburg, aber es ist unübersehbar in Wolfsburg, es war ja auch da, aber auch hier in der Industrie viele türkische, kurdische und so Arbeiter. Meinst du jetzt, weil ich finde das ja auch schwierig, wenn man von deutschen Arbeitern redet, wo ja empirisch ganz viele eben, sagen wir zumindest eben, Arbeiterinnen aus anderen Ländern sind, also dass die dann ja, meinst du denn jetzt mit den deutschen Arbeitern, alle die hier arbeiten, dann sind die ja irgendwie mit drin oder sollte, also weil ich finde das halt schwierig, weil ja so ein Mythos ist, was ja einfach historisch nicht stimmt, weil in Großbetrieben, es gab ja dieses, war ja richtig ein staatliches Programm, dass eben Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen Ländern kamen und die hatten auch Spuren hinterlassen, die haben auch Kämpfe geführt und sind auch in IG Metall so sichtbar und wenn man jetzt von deutschen Arbeitern redet, finde ich es die Gefahr, dass man die dann unsichtbar macht. Ja, das hat mich nur gestört, weil es... Ich würde nochmal aufmachen, dass ich nicht der Meinung bin, dass auch ArbeiterInnen und KlimaaktivistInnen ein Gegensatz sind. Ich glaube, ArbeiterInnen und KlimaaktivistInnen haben im Gegenteil ein fundamentales gemeinsames Interesse. Weil das Problem, worunter wir beide leiden, ist die Ausbeutung von Mensch und Natur. Und das ist Teil der gleichen Logik, die wir gemeinsam bekämpfen müssen. Und ich glaube, ja, das ist natürlich das Ende des Kapitalismus, da sind wir uns alle einig. Aber wenn wir ernsthaft die Macht hätten, das umzusetzen, dann müssten wir heute nicht sitzen und das diskutieren. Und ich glaube, wir müssen konkret gucken, wie ist denn das gewinnbar? Wie können wir dann das gewinnbar machen? Und ich glaube, das geht einfach, indem wir konkrete Beispiele schaffen, wie zum Beispiel das Beispiel in Italien, aber auch wie zum Beispiel die Allianz zwischen Klimaaktivistinnen und Beschäftigten. Und ja, ich glaube auch, es gibt auf jeden Fall in den deutschen Gewerkschaften viele Dinge, die man bemängeln kann. Ich glaube, ich bin aber auch ein großer Fan davon, den Ist-Zustand und den Soll-Zustand aufzumachen. Ich glaube, wir haben im Grunde genommen keine andere Wahl, weil eben die ArbeiterInnen unsere stärkste Verbündeten sind. Und wenn wir als Klimabewegung gewinnen wollen, dann müssen wir mit den ArbeiterInnen gemeinsame Sache machen. Dann müssen wir uns eben auch angucken, klar, wie ist der Ist-Zustand und das birgt konkrete Herausforderungen. Ich kann ein konkretes Beispiel nennen. In Köln war es so, dass die Beschäftigten im ÖPNV nicht mit den Klimaaktivisten zusammenarbeiten wollten, wegen Lützrath. Und es gab einen konkreten Beschluss, nein, wir arbeiten nicht mit den Klimaaktivisten zusammen. Die haben die Bilder gesehen, haben gesehen, oh Gott, das sind die Radikalen, dahinter wollen wir uns jetzt nicht stellen. Was haben die Klimaaktivistinnen gemacht? Die haben nicht gesagt, okay, dann hat das jetzt hier alles irgendwie nicht funktioniert und die sozial-ökologische Transformation ist gescheitert. Wir gehen jetzt wieder nach Hause und setzen auf die Strategie, wie die letzten 3 Jahre, gehen am Freitag demonstrieren. Sondern sie haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben gezeigt, dass sie um diese Zusammenarbeit kämpfen wollen und das ganz ernsthaft meinen, weil es eben unsere stärksten Verbündeten sind. Und ganz einfach, sie sind in die Stadtgesellschaft gegangen, haben über 1000 Unterschriften gesammelt, haben die den Beschäftigten überreicht und haben gesagt, wir stehen hinter euch, wir wollen mit euch zusammenarbeiten und wir meinen das verdammt nochmal ernst. Und was ist passiert? Es gab eine Vertrauensleute-Sitzung, zu denen wurden die Klimaaktivistinnen eingeladen. Und es gab am Ende dieser Vertrauensleute-Sitzung den einstimmigen Beschluss, dass die Klimaaktivistinnen und Beschäftigten in Köln gemeinsame Sache machen. Es war 2 Tage vor dem Global Strike. Und am Global Strike am 3.3. hatten wir die Situation, dass 300 Beschäftigte aus den Kölner Verkehrsbetrieben den globalen Klimastreik angeführt haben. Und am Ende dieses Klimastreiks gab es eine konkrete Entscheidungsfrage. Und das war, seid ihr bereit, diese Allianz, die wir jetzt begonnen haben, für 2024 gemeinsam aufzubauen? Und ausnahmslos alle 300 Beschäftigten haben die Hand gehoben, haben die Hände gehoben und haben gesagt, ja, wir sind bereit dafür, mit den Klimaaktivistinnen zusammen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Moment gewesen, weil eben deutlich wurde, wir stehen natürlich noch ganz am Anfang und ja, wir müssen das Ende des Kapitalismus fordern, aber wir müssen eben dahin kommen, das ernsthaft gewinnbar zu machen. Und ich glaube, dafür braucht es diese Beispiele. Die Allianz von Beschäftigten im ÖPNV und Klimaaktivistinnen kann ein solches Beispiel werden. Und ich glaube, wenn wir diese Beispiele nicht ernsthaft versuchen auszuprobieren, dann ja, lassen wir es bleiben und dann scheitern wir irgendwie an unseren Ansprüchen. Deswegen glaube ich, wir müssen ernsthaft diese Kräfteverschiebung bewirken wollen. Und das ist eine Kräfteverschiebung, die werden wir nicht von heute auf morgen schaffen, sondern wir müssen ernsthaft versuchen, Mehrheiten zu schaffen. Wir können nicht davon ausgehen, dass es diese Mehrheiten gibt. Das haben wir als Klimabewegung gemerkt. Es gibt abstrakt Mehrheiten gegen die Klimakrise, aber diese abstrakten Mehrheiten bringen uns eben nichts, wenn wir sie nicht auf die Straße bringen, wenn wir sie nicht ernsthaft organisieren. Und ich glaube, deswegen brauchen wir konkrete Allianzen, wo wir eben die Mehrheiten organisieren und nicht immer die gleichen Leute auf die Straße bringen und wo wir dann ernsthaft mehr werden können, um Druck aufzubauen, weil nur so lassen sich die Kräfteverhältnisse am Ende verschieben. Ja, danke. Vor dieser Musik konntet ihr den 2. Teil einer sehr gut besuchten Veranstaltung im Berliner Mehringhof hören, die im Mai diesen Jahres, also im Mai 2023, stattfand. Und da ging es um die Themen Klima, Krieg und Krise, also wahrscheinlich am meisten in diesem Teil über Klima und Krise. Das Ganze wurde organisiert vom Berliner Teilhabe e.V. Und wenn ihr weitere Hintergrundinformationen A zu der Veranstaltung, B auch was der Teilhabe e.V. so macht haben wollt, könnt ihr gerne eine Webseite aufsuchen, die heißt www.teilhabe-berlin.de. Da werdet ihr sehen, die haben eine ganze Menge interessanter Veranstaltungen zur sozialen Frage und zum Klimawandel und zu allen möglichen Erscheinungsformen der Krise, die die Inflation und die Energiepreise und so weiter mit sich bringen, gemacht. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Wer den 1. Teil verpasst hat, den könnt ihr natürlich auch noch hören. Und zwar den Mitschnitt der Sendung von vor 2 Wochen, den findet ihr auf unserem Blog. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Also No State englisch geschrieben. Ich wiederhole es nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Yeah.